der Höchste sich ein Siegsgepränk bereiten, da die Gefängnisse ihr selbst gefangen führt. Wer jauchzt ihm zu? Wer ist's, der die Posaunen rührt? Wer geht ihm zur Seite? Ist es nicht Gottes Heer, das seines Namens Ehr? Heil, Preis, reicht Kraft und Macht mit lauter Stimme singt.